Hey, herzlich willkommen bei der Hobbythek. Ich bin Ihr Moderator, Jean Pütz. Wir basteln heute Knete. Dazu nehmen wir Zucker, Mehl, Zwiebeln und Knete. Weil das jetzt so lange dauert, habe ich ja schon mal was vorbereitet. Besuchen Sie uns auch im Internet und bestellen Sie da unsere Bastelanleitung sowie die Zwiebeln.